Auf Anhieb noch vier Wortmeldungen. Ich würde vorschlagen, dass wir, das sind doch deutlich mehr, ich befürchte weiter, dass, wenn wir es vernünftig beantworten wollen, nicht mehr alle Wortmeldungen ankommen. Deswegen bitte ich mal ins Wort für vielleicht das eine oder andere Thema durch die eine oder andere Wortmeldung, das ist ein oder andere schon insofern mit erschöpft haben. Ich würde zunächst bitte Ihnen das Wort geben. Die Dame hinter Ihnen. Dann Sie? Okay. Wir machen es. Kriegt man hin? Kein Hacking. Bitte. Sie können uns einigen, dann machen wir noch fünf Fragen und dann beantworte ich die und dann lassen Sie mich auch nach Berlin. Ich muss nach Berlin und morgen früh muss ich wieder in Berlin was tun. Nicht? Okay, bitte. Und Sie wollen alle irgendwann nach 10 auch mal raus, ne? Ich habe Zeit. Ja. Der Vollblatt, ich hatte mich schon seit geraumer Zeit gemeldet, deswegen wirkt der Nachruf auf den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen überholt jetzt. Sie hatten vorhin gesagt, dass, nochmal das Thema Migration aus Afrika aufzugreifen, dass der beste Weg, das zu verhindern sei, die Menschen, die es versuchen, so schnell wie möglich wieder abzuschieben. Würden Sie mir nicht eher zustimmen, dass der beste Weg, das zu verhindern, wäre, Maßnahmen zu ergreifen, die auch, wie ich meine, in der Verantwortung Europas liegen, die ja, das ja maßgeblich an der Geschichte Afrikas beteiligt ist, Maßnahmen zu ergreifen, dafür zu sorgen, dass die Menschen gar nicht erst motiviert werden, ihre Heimatland zu verlassen. Auch die Frage. Ich wollte nur sagen, der beste Weg, um den Schleuserbanden das Geschäft zu erschweren, ist die schnelle Rückführung. Die Lösung des Problems in Afrika geht in der Tat nur in verstärkten Anstrengungen, insbesondere Europas, für die Entwicklung Afrikas. Und wir haben dafür eine Verantwortung, das ist so. Wir sollen die Hände richtig hoch. Okay, ich würde jetzt vorschlagen, dass Sie im Moment der Herr Schäfer hat ja ganz zu Anfang. Oh, Sie sind kräftig, Sie können laut melden. Wenn die da hinten es besser hören können, ist vielleicht besser. Der Herr Schäfer hat ja ganz zu Anfang schon die Wichtigkeit von Europa für Frieden und Demokratie hervorgerufen. Was ich mich jetzt frage, wir haben ja seit jetzt einem halben Jahrzehnt den Lissabon-Vertrag, der irgendwie, ich sag mal, an der Demokratie ein bisschen herum entschieden wurde. Dieser Vertrag verpflichtet die europäischen Staaten zu militärischer Aufrüstung und auch zur militärischen Sicherung von Rohstoffquellen. Das, gut, Europa muss jetzt ein bisschen stärker sein. Aber wie ist es dann mit der Demokratie? Warum wird die jetzt, der Lissabon-Vertrag, der stark in das Grundgesetz, also in dem Bereich des Grundgesetzes eingeschaltet? Das war's. Sie haben vorhin gesagt, dass die beste Möglichkeit, die Menschen zu demotivieren, wäre, wenn sie sehen, dass ihre Angehörigen zurückkommen, weil sie es nicht geschafft haben, nach Europa zu kommen. Es ist aber in Wirklichkeit so, dass es ja in der Wüste quasi Orte gibt, wo sich die Menschen sammeln und es ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal probieren und immer wieder ihr Leben aufs Spiel setzen und auch ihre Familienangehörigen, weil sie keine Perspektive mehr sehen. Probieren es trotzdem. Also sehe ich das nicht als Möglichkeit, um den Leuten zu zeigen, das hat keinen Sinn. Die sind so verzweifelt, die probieren es einfach. Die haben sehen einfach keine andere Möglichkeit mehr. Bundesfamilienministerium ausgingen, glaube ich, die von vielen als Internetzensur geschimpft werden. Da geht es darum, Kinderpornografie, ja, auf Kinderpornografie hinzuweisen, diese zu unterbinden. Und jetzt möchte ich Sie fragen, wo Sie den Mittelweg sehen. Ich bin auch dafür, dass Kinderpornografie etwas ist, was scheußlich ist, wogegen etwas gemacht werden muss. Ich sehe aber auch auf der anderen Seite, dass da ein Stein losgetreten wird, dass wir nach der Kinderpornografie den Linksextremismus, danach den Islamismus und weiter immer mehr Themen dann im Internet verbieten und am Ende im Internet haben, was dann, ich möchte nicht auf chinesische Verhältnisse hinauslaufen, aber im Internet haben, was nicht mehr so frei ist, wie zum Beispiel unsere Zeitung in Deutschland heutzutage. Und ich möchte Sie bitten, mir da Ihren Mittelweg ein bisschen darzulegen, was da das Beste wäre. Vielen Dank. Ich schlage vor, nachdem diese Frage, auf die im Grunde genommen wir alle auch gewartet haben, gestellt worden ist, dass wir noch zwei weitere Fragen nehmen. Deswegen würde ich dem Herrn von mir aus links oben das Wort geben. Und ist es in Ordnung, wenn Sie sich dann noch zu Wort melden können? Ja, vielleicht können Sie das mit Ihren Sitznachbarn noch etwas bringen. Also, vielen Dank. Wenn eine Nachricht geformt wird im Fernsehen oder in der Zeitung, dass dann über Terrorismus gesprochen wird vielleicht oder irgendwo ein Attentat, aber gleichzeitig irgendwelche Bilder von Muslimen gezeigt werden, die ganz normal beten oder irgendwo ihre täglichen Dienste nachgehen. Das ist, glaube ich, das Problem, dieses Verbinden von etwas Schlimmes mit dem, was man auch sieht, diese Subvention. Aber meine Frage will ich eigentlich eher zur Islamkonferenz stellen. Islamkonferenzen eher, aber was ich jetzt gemerkt habe, gerade wegen der Repräsentanz, die dann nachher nominiert worden ist, dass eigentlich nur 10% aller Muslime repräsentiert worden sind in dieser Islamkonferenz. Jetzt frage ich mich, wenn Sie jetzt die großen Organisationen, islamischen Organisationen einladen zur Islamkonferenz und auch mit denen reden, gibt es mit Sicherheit viele Muslime, die auch nicht in diesen Organisationen drin sind. Und das ist auch legitim, dass nicht jeder Muslim dabei ist. Genau wie nicht jeder Christ dabei ist, genau wie nicht jeder Jude dabei ist. Auch nicht jeder Deutsche ist CDU. Auch wenn sie sehr gut haben. So ist jetzt die Frage. Warum erzwingen Sie dann unbedingt bei der Islamkonferenz, dass jeder Muslim repräsentiert werden muss? Ich meine, wenn ich Interesse daran habe, dass ich nach außen repräsentiert werde, dann schalte ich mich auch ein, bringe ich mich auch ein. Und das tun diese vier großen Organisationen, die jetzt wiederum in diesem KLM, Koordinierungsrat der Muslime, der ja auch bei allen großen Organisationen dann zirkuliert. Und ich denke, das ist ein Stück Repräsentanz, die man nutzen kann. Es ist mit Sicherheit nicht das Ende der Fahnenstange, aber man kann schon damit anfangen. Und deswegen sollte man vielleicht auch nicht einfach Quereinsteiger und muslimischen Stimmen, die eher eigentlich Unruhe stiften, da möchte ich jetzt keine bestimmten Namen nennen, damit man einfach nur bei den anderen vier Organisationen wieder ein bisschen so ein Gegengewicht schafft. Im Gegenteil, wir wollen eigentlich, dass diese vier Organisationen, so wünsche ich es mir als deutscher Staatsbürger, dass sie auch in einer Stimme reden. Und bis jetzt haben sie es eigentlich ein Stück geschafft. Ich hoffe, dass das auch in den nächsten Tagen vielleicht besser wird. Wie sehen Sie das? Ja, vielen Dank. Jetzt. Ich hoffe mal, ihr könnt, oder das Mikrofon da ist. Ja, ich habe jetzt hier schon zwei Sachen zusammengefasst, eins habe ich leider nicht mitkriegen können. Zunächst mal die Fragen, die ich übernommen habe. Ich hoffe, ich kann sie jetzt halbwegs richtig wiedergeben. Hier wurde der Eindruck geäußert, dass nicht nachvollzogen kann oder nicht der Eindruck entstanden ist, dass die Union als CDU-CSU besonders viel für die jungen Menschen macht, weil die Union gegenüber vielen jungen Menschen gerade dadurch insofern in Augenschein getreten ist, dass sie viele Dinge, die jungen Menschen für junge Menschen von Interesse sind, relativ restriktiv gegenübersteht, die Verbote oder die Tendenz, Computerspiele teilweise verbieten zu wollen oder restriktiv einschränken zu wollen. Die Position im Internet, der Zensurmaßnahmen einzuführen, die eben auch nicht nachvollziehbar sind, wo nicht nachvollziehbar ist, dass es wirklich nur um die Elemente geht, die sicherlich verboten werden sollen. Dazu eine ganze Reihe von weiteren rechtsstaatlichen Maßnahmen. Und hier schließt sich auch meine eigene Frage mit an. Durch die technischen Neuerungen, Erfindung des Handys, Einführung der Autobahnraut, haben sich eine ganze Reihe von Möglichkeiten gegeben, Personen ortbar zu machen. Das heißt, über das Handy eben die Ortung in der Funkzelle, über die Autobahnraut eben die Ortung, wo die Leute sich aufhalten. Bei der Autobahnraut ist das zunächst das nur für die Maut verwendet, die Daten werden sonst gar keine andere Weise verwendet. Nicht lange nach der Einführung der Maut gab es eine Gesetzesänderung, kann auch zur Verfolgung von Straftaten verwendet werden. Bei der Einführung des Handys hat es etwas länger gedauert, aber auch hier haben wir mittlerweile die Personenordnung. Herr Bundesminister, Sie haben vorhin angesprochen, dass die Polizei Informationen braucht, um Straftaten verfolgen zu können. Dennoch war die Bundesrepublik Deutschland, auch die anderen Länder in Europa, vor Einführung des Handys und der Autobahn dort eine chaotische und quasi rechtsfreie Zone. Die Polizei hat auch damals mit ihren Mitteln schon durchaus für Recht und Ordnung sorgen können. Inwiefern sind diese Pauschalüberwachungsmaßnahmen also wirklich nachgewiesenermaßen notwendig? Inwiefern wäre es nicht auch, wenn man einfach nur bei dem geblieben wäre, was da gewesen ist, eine weitere Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung, so wie vorher auch möglich gewesen? Bitte sehr, wir wollen uns schnell abfüllen, das Programm. Also die erste Frage war, Lissabon-Vertrag, er sieht nicht, aber warum nicht im Volksentscheid? Das war der Kern der Frage. Warum haben wir beim Lissabon-Vertrag nicht mit einem Volksentscheid entschieden? Der Lissabon-Vertrag sieht nicht vor, was Sie gesagt haben, dass die Europäische Union jetzt militärisch aufrüstet oder zur Großstiftsicherung und so. Sie können gerne den Lissabon-Vertrag lesen, dann werden Sie feststellen, dass Sie da ein Irrtum hier, also eine falsche auflegen. Der Lissabon-Vertrag sieht in der Tat vor, er ist übrigens noch nicht in Kraft, er ist noch gar nicht in Kraft und wir wären vorher mehrmals in Kraft. Er sieht vor, dass Europa sich eine stärkere gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik gibt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das halte ich für ganz notwendig. Ich finde es übrigens großartig, dass die Bundesrepublik Deutschland sich ja entschieden hat, wir werden niemals mehr militärische Aktionen allein durchführen. Wir werden es nur im europäischen oder internationalen Rahmen machen. Das ist ein großer Fortschritt. Damit führt man nicht so leicht Kriege. Und das ist eine Lehre aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs. Aber der Punkt Volksentscheid. Darüber kann man trefflich, das hat mit dem Lissabon-Vertrag nun speziell nichts zu tun. Das ist die generelle Frage. Wollen wir anstelle Entscheidungen des Gesetzgebers Entscheidungen im Wege eines Plebiszitats des Volksentscheids? Ich bin gegen Volksentscheide auf Bundesebene und ich will Ihnen sagen, drei oder vier Argumente in der Kürze. Unsere föderale Ordnung, die ja auch auf dem Prinzip beruht, dass die Länder an der Gesetzgebung mitwirken, weil sie vollziehen müssen, ist im Volksentscheid schwer zu berücksichtigen. Wie wollen Sie denn mitwirken der Länder bei Entscheidungen und Gesetzen, die im Volksentscheid haben? Zweitens, die Überprüfung, ob Gesetze den verfassungsrechtlichen Rahmen einhalten, ist beim Volksentscheid ein bisschen komplizierter. Die Vorstellung, dass das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung eines Volksentscheids für verfassungswidrig erklärt, würde ja zu einer ziemlichen Verfassungskrise führen. Dritte Beschreibung. Volksentscheide sind auf örtlicher, regionaler Ebene vielfältig auch bewährt. Es gibt ein Land in Europa, und ich kenne es wahrscheinlich besser als die meisten hier im Saal, nämlich die Schweiz, das eine unglaublich hohe Kultur im Umgang mit plebiszitärer Demokratie hat. Allerdings, die Schweiz hat spezifische Gründe dafür. Und eine Bedingung für das Schweizer Modell plebiszitärer Demokratie ist, dass sie in der Regierung alle politischen Kräfte zusammen haben. Das Schweizer Modell der Allparteienregierung ist notwendige Voraussetzung, weil alle Schweizer Ihnen sofort sagen, sonst kriegen wir niemals eine Entscheidung durch den Volksentscheid. Und dann haben die Schweizer ganz spezifisch erfahren, die gehen auch hin. Trotzdem ist übrigens die Abstimmungsbeteiligung selbst in der Schweiz nicht so. Übrigens hat die Schweiz eine Fähigkeit entwickelt, auch die Abstimmung stehenden Sachverhalte zu beschreiben, öffentlich zu diskutieren, da kann man nur einen großen Respekt haben. Wer sich für derartiges vertieft interessiert, dem empfehle ich, das genauer zu studieren. Aber für ein größeres Land empfiehlt es sich eher nicht. Das können Sie auch daran merken. Selbst die leidenschaftlichsten Befürworter von Volksentscheiden sagen immer ganz schnell, ja, ja, aber natürlich kann man über viele, vor allem über schwierige Fragen nicht Volksentscheid machen. Da muss ich nur mich hüten, nicht zu spotten, weil zu sagen, also über nicht so wichtige Fragen kann das Volk entscheiden, aber wenn es ganz wichtig ist, wollen wir doch lieber dem Volk nicht zutrauen. Halte ich für ein bisschen komisch, aber so sind die Befürworter. Haushaltsfragen, wenn es ums Geld geht, Steuergesetze, sagen sie alle, kann man nicht volksentscheiden. Ja, auch komisch. Dritte Bemerkung, wenn man sich genau anschaut, wie schwierig oder wie sehr wir uns auch bemühen. Ich habe vorhin in der Veranstaltung, die wir in Peine hatten, der Kreisjägermeister da war, ausführlich unsere Debatte Entschuldigung, ist für die Menschen genauso wichtig. Wie geht es mit der Reform des Waffenrechts? Und die Argumente pro und contra. Ich komme aus dem Land, in dem sich Winnenden ereignet hat. Und ich kann auf Winnenden den Eltern nicht sagen, ja, sowas passiert halt, wir brauchen uns nicht drum zu kümmern, nicht? Das ist eigentlich, das geht auch nicht. Dann aber trotzdem keinen Unsinn zu machen, ist ein derartig komplizierter Diskussionsprozess. Und am Ende verändern wir oft auch im parlamentarischen Beratungsverfahren, durch Anhörung von Verbänden, durch öffentliche Debatte. Und es ist viel differenzierter als jede Entscheidung einer Volksentscheidung, die am Ende auf ein Ja oder Nein hinausläuft. Das ist meine Meinung. Aber ich weiß, viele Menschen sind anderer Meinung. Und das ist ja nur das Vorzug der Demokratie, dass man unterschiedliche Meinungen sein kann. In dem Fall haben Sie mich um meine Meinung gefragt. Und ich habe sie versucht, so gut und so dann trotzdem noch kurz wie möglich zu erläutern. Der Herr, der so lange sich nach meiner Beobachtung zu Wort gemeldet hat, Sie haben gefragt, gilt mein Argument? Ich habe es auf Ihre Frage schon ein bisschen präzisiert. Ich sage nicht, das Problem, Flüchtlingsproblem aus Afrika oder aus anderen ärmeren Teilen der Welt, ist durch eine schnelle Rückführung zu lösen. Das ist das Problem der Schlepper. Und es gibt hochkriminelle Organisationen. Und ich habe mit Betroffenen geredet, wieder und wieder. Und ein Teil der Menschen verspricht den Leuten irgendwo das Blaue vom Himmel. Es wird nicht einfach, aber wenn das mal in Europa sein, aber das kostet 5.000 oder 10.000 Euro. Und diese Leute betrügen die Menschen. Und wenn die wieder in das Dorf zurückkommen, wird diese Organisation in dem Dorf keine Resonanz mehr finden, weil die Leute sagen, der lügt. Das ist aber noch nicht Ihre Frage. Es gibt Menschen, die so verzweifelt sind, dass sie um jeden Preis wieder und wieder versuchen. Was machen wir mit denen? Die werden immer wieder und wieder versuchen zu sagen, wir müssen Afrika entwickeln oder die anderen ärmeren Länder. Und dann wird es welche geben, die trotzdem hierher kommen und wenn sie hier sind, wird man sie menschlich behandeln. Weil wir auch da sagen müssen, es gibt auch, so wie es keine hundertprozentige Sicherheit gibt, gibt es auch nicht eine lückenlose Exekution, also Vollzug von Gesetzen. Es gibt immer auch Menschlichkeit. Nur, wenn sie anstelle der Verpflichtung der staatlichen Organe, in dem Fall der europäischen Grenzpolizei, die Einhaltung von Regeln für gesteuerte Migration, jetzt sagen, nein, die Regeln haben wir zwar, aber wer sie nicht dran hält, kann auch haben, dann können sie die Regeln abschaffen. Dann aber sage ich Ihnen, werden wir hier in diesem Saal nicht mehr über Toleranz für Migranten oder Muslime reden, sondern dann werden die Ausländerfeinde in diesem Land eine klare Mehrheit haben. Dann werden die Rechtsextremen eine Mehrheit haben. Die Aufrechterhaltung von Toleranz ist, wie wir in der Debatte mit unseren muslimischen Mitdiskutanten ja gehört haben, ich will gleich zu dem Herrn Kuhn noch eine Bemerkung machen, eine sensible Aufgabe, eine verantwortliche Aufgabe. Den muss man sich stellen. Ich behaupte übrigens, wir sind in Deutschland da so gut oder besser als die meisten vergleichbaren Länder. Das ist lange bestritten worden. Die Holländer zum Beispiel haben uns in den 90er, 80er und 90er Jahren gesagt, na, ihr seid ja. Die Engländer haben mit der typischen englischen Demutsgebärde über die Deutschen und die Franzosen. In Frankreich hatte Le Pen ausschließlich mit ausländerfeindlichen Parolen schon in den 80er Jahren 20% erzielt. Und bei der letzten Präsidentschaftswahl, der vorletzten, nicht bei der, war er im zweiten Wahlgang, hat den ersten Wahlgang die zweithöchsten Stimmenzahlen. In Großbritannien hat bei den letzten Kommunalwahlen rechtsextreme und ausländerfeindliche Parolen ziemlich viele Stimmen erzielt. Ich brauche nicht von Skandinavien erzählen, ich brauche nicht von Holland erzählen. Ich glaube, wir sind in Deutschland erfolgreicher, als wir es gelegentlich glauben. Trotzdem muss daran weitergearbeitet. Aber gerade deswegen muss ich auch bei Ihnen allen um Verständnis wirken. Diffamiert mehr Polizei nicht und diffamiert jene nicht, die dafür sorgen, dass wir auch in dieser Toleranzordnung nicht schutzlos sind, weil es sonst verloren geht. Das ist eine subtile Aufgabe. Und darüber muss man streiten. Damit bin ich bei der Frage, das ist ein wunderbarer Übergang zum Internet, wo ist der Mittelweg? Sie haben selber gesagt, dass Sie auch finden, was die Frau von der Leyen mit meiner Unterstützung und in der Regierung auch, aber ich habe sie sehr unterstützt dabei, wenn man weiß, was Kinderpornografie ist. Kinderpornografie ist ja nicht, was ich auch lange gedacht habe, dass man da Kinder in irgendwelchen geschmacklosen Bildern zeigt. Nein, Kinderpornografie ist die Vergewaltigung von Säuglingen auf Bestellung. Dafür gibt es einen zahlungskräftigen Markt in Deutschland. Man fasst es nicht. Aber es ist die Wahrheit. Bitte? Ja klar, Sie müssen ja... Ja, klar. Das ist völlig unbestritten. Völlig unbestritten. Sie lassen mich doch einfach antworten. Es gibt dafür, das ist völlig unbestritten. Sie können ja im Internet verfolgen und die Leute müssen ja bezahlen. Bitte? Ja, strafbar ist es. Entschuldigung. Jetzt haben wir es bis jetzt gut geschafft. Selbst ich habe immer ganz ruhig zugehört, versucht alles zu notieren und versuche so präzise wie möglich in der notwendigen Begrenztheit der Zeit Antworten zu geben. Jetzt wollen wir es nochmal zum Schluss bringen. Es gibt dafür einen Markt und deswegen stellen Anbieter von irgendwo auf der Welt, wenn die Leute in Deutschland es ins Internet stellen, dann sind sie schnell weg und geschnappt und es ist alles strafbar. Und wer erwischt wird, da ist ein Bundestagskollege in den Verdacht geraten, ob das zutrifft oder nicht, kann ich beurteilen. Bezahlt hat er, weil er ja antwortet. Also man muss dafür bezahlen. Das kann man auch nachverfolgen, dabei kann man auch erwischt werden, dann hat man ein Problem, richtigerweise, Gott sei Dank. Aber, ich glaube, es ist so. Wenn Sie es nicht glauben, muss die Diskussion fortgesetzt werden, aber das schaffen wir heute Abend, dann nicht, dass alle überzeugt sind. Er fragt, wo ist mein Mittelweg? Sagt, ja, da ist ja okay, aber wo kommen die weiter? Und die Antwort lautet, demokratische Debatte Transparenz. Gesetzgebungsentscheidungen sind niemals geheim und sie sind niemals überraschend. Sie werden kritisch, streitig diskutiert. Und dann werden wir wieder und wieder diese Debatte führen. Es gibt nicht die einige allein richtige Lösung. Ich behaupte ja gar nicht, dass nur ich und nur das, was ich meine, richtig ist. Und darüber müssen wir ringen. Meine These ist allerdings, die bin ich dann auch, ich bin zutiefst überzeugt, dass jede Freiheit, die überhaupt keine Grenze hat, sich selber zerstört. Das haben uns die Finanzmärkte gerade schrecklich bewiesen. Und meine Sorge ist, dass das Internet oder diese virtuelle Welt deswegen ein Problem ist, weil Sie im Internet und Sie sind die User, Sie sind die Digital Natives, ich bin Digital Immigrant, ich weiß das schon. Ich bin da nicht so. Sie, aber ich habe 4 Kinder, also ich bin auf dieser Welt. Viele Ihrer Alterskollegen glauben, und die noch ein bisschen jünger glauben, im Internet sei das anonym. Und nun zeigt sich durch eine alte menschliche Erfahrung Anonymität, scheinbare Anonymität, enthemmt. Und nur so ist ja zu erklären, dass die Menschen, die so Angst haben vor Überwachung und sonst was, ich meine, reale Angst für viele junge Menschen, aber sie stellen ihre Daten und Bilder von sich selber und weiß der Kuckuck was alles ins Internet mit einer Hemmungslosigkeit, ohne jede Scham. Muss auch debattiert werden, wie der Schutz von Geburtslehrern sind. Da kann man so unterschiedliche Meinungen machen. Aber wir müssen es diskutieren, wir müssen es ernst nehmen und sagen, damals kann sich eine Gefahr. Schauen Sie, in meiner Kindheit und in manchen ländlichen, wenigen Gebieten in Deutschland lassen die Menschen noch die Haustür offen. Wenn ich bei meinen Großeltern war, war völlig selbstverständlich, war auf einem Dorf im Württembergischen, da sind die Leute halt reinkommen, raus, kein Problem. Meine Tochter, die in Berlin ist, anderswo auch, die auf die Frage, möchte ich ein Fahrrad haben, sagt sie, Papa, ich wohne im 5. Stock, wo soll ich ein Fahrrad unterbringen? Die Anonymität schafft andere, setzt viele Regeln oder Verhaltensweisen oder Tugenden, die das menschliche Miteinander auch reicher gestalten. Nachbarschaft ist auch nicht schlecht. Sich für den anderen interessieren und nicht beziehungslos nebenher, das geht nicht nur im Hinblick auf Migranten oder Muslime. Dass man in Hochhäusern lebt und kennt seine Mitbewohner niemals, ich mag man so mögen, aber vielleicht auch nicht. Ich glaube jedenfalls, wir müssen darüber verstärkt öffentlich debattieren, möglichst in dem Wissen, keiner hat ein Patentlösung, aber ein Problem haben wir und dann können offene Gesellschaften auch lernen. Jetzt die Frage nach der Repräsentanz in der Islamkonferenz. Also bei der Berichterstattung über Muslime, bei solchen Anschlägen, da mag es das ein oder andere geben, aber es ist viel besser geworden mit den deutschen Muslimen. Ich behaupte auch, die Tatsache, dass wir diesen Dialog staatlicherseits verstärkt führen, hat auch dazu beigetragen. Nun hatten wir, um ganz präzise auf den Punkt zu kommen, Sie haben gefragt, die Zusammensetzung der Islamkonferenz. Wieso sind da nicht nur die Verbände? Wir haben ja angefangen ohne jede Blaupause. Und dann waren einige Verbände, die hatten jetzt 4, die haben zusammen ungefähr 10% als Mitglieder, wenn es hochkommt, aller Muslime in Deutschland. Und da habe ich gesagt, denen kann ich nicht, wenn ich jetzt eine solche Islamkonferenz starte, wo Bund, Länder, Gemeinden mit Vertretern des muslimischen Lebens in Deutschland einen längeren Dialog anfangen, das Alleinvertretungsrecht für alle Muslime machen. Ein Herr Kermani, um einen Namen zu nennen, der zurzeit sich einer gewissen öffentlichen Wahrnehmung wäre nicht in der Muslimkonferenz, in der Islamkonferenz, er ist aber Mitglied der Islamkonferenz, weil wir gesagt haben, wir nehmen die großen Organisationen, aber wir nehmen auch einige, die sind nun in der Tat weder gewählt noch repräsentativ. Aber wir haben gesagt, wir nehmen die Frau Cicalli aus Frankfurt zum Beispiel. Oder die Frau Kenning aus Berlin. Wir nehmen oder den Herrn oder den Germani oder den Samoglu. Leute, Menschen, die in der öffentlichen Debatte im öffentlichen Leben durch besonderes Engagement oder durch Schriftsteller oder so besonders hervorgetreten sind. Das machen wir jetzt einmal für diese Legislaturperiode. Im Juni machen wir die nächste Vollversammlung, die Legislaturperiode geht zu Ende. Dann werde ich dafür plädieren, am Ende, man sieht mal, wir sind gemeinsam nur für diese 3 Jahre. Die Bundeskanzlerin interessiert sich auch, die wird dann hinterher die Teilnehmer empfangen, das freut mich auch sehr. Und dann werden wir sagen, wenn wir es zu sagen haben, aber das sind vorher Wahlen und dann muss man sehen, setzen wir die Islamkonferenz fort und dann wird man auch darüber reden, in der nächsten Legislaturperiode, wenn in der Zusammensetzung Änderungen vornimmt. Das kann man dann besser vereinbaren. Ganz am Anfang hatte ich ja gar keine Gesprächspartner, ich musste ja erst mal anfangen, um Gesprächspartner zu haben. Insoweit sind wir aber ganz gut vorangekommen und gerade die Vielgestaltigkeit der 15 Teilnehmer hat ja auch dazu geführt, dass diese Islamkonferenz weit über ihre Beratungen hinaus eine breite, sehr vielfältige öffentliche Debatte ausgelöst hat, die für die Wahrnehmung des Islam als einen genauso wertvollen Teil unseres Landes viele positive Wirkungen hat. Nicht nur, aber doch ganz überwiegend. So, mit den neuen technischen Möglichkeiten, da war Sie, war der in der Reihenfolge der Fragesteller, der letzte, mit den neuen technischen Möglichkeiten, wir machen gar nichts Neues, sondern Sie dürfen ein Handy genauso nur orten, das ist nämlich ein Eingriff in das Fernmeldegeheimnis, unter den rechtlichen Bedingungen, unter denen seit es den Telefonverkehr gibt oder jedenfalls seit es das Grundgesetz gibt, Eingriffe in das Fernmeldegeheimnis möglich sind. Sie wissen, alle Grundrechte, Freiheitsrecht, Wohnung, Fernmeldegeheimnis, Briefgeheimnis, werden durch Gesetz in den Schranken bestimmt. Es gibt ja keine absolute Freiheit. Meine Freiheit endet spätestens an der Freiheit meines Nachbarn. Wir können ja nicht zusammenleben. Deswegen muss der Gesetzgeber, das heißt die Mehrheit, genau abgrenzen, die Sphäre des Eingehenden, der Staat mit seinen Organen muss es schützen. Unter engen Voraussetzungen können staatliche Organe zur Strafverfolgung, aber auch zur Verhinderung von Straftaten, zur Abwehr schwerer Gefahren, in grundrechtlich geschützte Bereiche eingreifen. Aber das muss im Gesetz geregelt sein. Zum Beispiel kann man verhaftet werden durch einen schweren Grundrechtseingriff. Es muss ein Richter im Einzelfall entscheiden, die gesetzlichen Voraussetzungen, die vorsehen, man Haftbefehl. Genauso kann unter engen Voraussetzungen, die in der Strafprozessordnung oder in den Polizeigesetzen, genauso kann in das Briefgeheimnis oder in das Fernmeldegeheimnis immer eingegriffen werden. Aber unter ganz engen Voraussetzungen, dann muss wiederum der zuständige Richter oder ein entsprechendes parlamentarisches Gremium, da hatten wir mal ein Spezialkammer, das ist dasselbe im Kern, und muss darüber übrigens auch öffentlich berichtet werden. Auch der Betroffene muss über eine Telefonkontrolle nach einem halben Jahr unterrichtet werden. Damit auch da sichergestellt ist, der weiß selber. Also auch Heimlichkeit hat ihre Grenzen. Und genauso kann Handy überwacht. Das Problem ist nur, es ist technisch viel schwieriger. Ein Festnetzanschluss, den können Sie leichter technisch abhören. Beim Handy ist die Technologie komplizierter. Das ist übrigens auch das Problem bei Online. Bei Online geht genau dasselbe. Heute findet Online Kommunikation statt und die frühere Bundesregierung, da war Herr Schiele noch Innenminister und Frau Zypris war schon Justizminister, war der Auffassung, wie man juristisch vertreten kann, dass man für online, und Sie wissen, wie man online kommuniziert, da muss man nicht mal E-Mails versenden, und sind kann man nicht. Man muss ja nur den gleichen Zugang auf denselben Ordner, der auf irgendeinem Server irgendwo in der Welt steht, haben, kann man kommunizieren. Auch da muss unter denselben Voraussetzungen wie Telefonverkehr die Polizei die Möglichkeit haben, einen Antrag zu stellen, da muss der Richter entscheiden. Dann hat man damals gesagt, als die Technik aufkam, das geht nach derselben Rechtsgrundlage wie Telefonnummer. Und dann hat im Jahre 2006 der Bundesgerichtshof, wie ich finde, richtigerweise gesagt, nein, ihr könnt die gesetzliche Grundlage für die Einschränkung des Telefongeheimnisses nicht einfach auf online anwenden, das ist eine andere Technologie, da müsst ihr eine eigene gesetzliche Grundlage schaffen. Die haben wir jetzt im BKA-Gesetz geschaffen. Aber auch Sie sehen natürlich dieselbe Systematik vor. Ganz enge Voraussetzungen und natürlich muss ein Richter entscheiden, auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft oder Polizeibehörde, ob die Voraussetzungen gegeben sind, und das ist bei Handy nicht anders. Deswegen, wir haben nicht mehr Möglichkeiten, Menschen, Mautdaten darf man überhaupt nicht nutzen, außer zum Erheben der Mautgebühr. Da bin ich der Meinung, dass das problematisch ist, aber es ist gesetzlich so geregelt, solange das Gesetz nicht geändert ist, wird das eingehalten, das ist so in einem Rechtsstaat und ist auch gut so. Trotzdem darf man darüber diskutieren, ob man die Gesetze ändert, denn da bin ich dann bei der Antwort wieder, wie ich dem Herrn drüben gegeben habe, nach dem Mittelmeer, oder wie können wir das Problem lösen? Durch offene, aber verantwortliche Debatte mit Argumenten und im Austausch von Argumenten. Jetzt will ich Ihnen ein Kompliment machen. Sie waren ungewöhnlich tolerant und diszipliniert. Herzlichen Dank. Applaus